باقل، باقل هذا أغبى العرب، أغبى العرب إذا عير قسا أو قسا بالفهاءة، إذا عير لحفا، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيموت زر. وقال الدوجة نسأل الله السلامة. Ich habe vor paar Tagen im Unterricht einen Fehler gemacht. Als ich ein Ayah vom Koran gesagt habe, habe ich Fehler gemacht. Das ist, subhanallah, ich meine, das kommt vor, dass man Fehler macht. Dann haben das manche ausgenutzt und haben sie gesagt, schaut mal, er liest Koran falsch und sowas. Astaghfirullah al-Azim, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Lalo, ana amilt haket Ayah, فحكيت خطأ الكلمة، حكيت خطأ مثل هذه المرة تذكروا لما قلت شو قلت الشيطان عليه السلام نسأل الله السلام. فبعد تاج أنا منتغيت هابش فس كزاكت وانا هابش فلش فس كزاكت هابس جبت لويت سبحان الله دي سوخن دي نوا اينن فيلا und wenn die Fragen nicht, aber alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum, diese Leute darf ihr recht leiten, dass sie mir einen Fehler von mir gesagt haben. Und ich ziehe mein Wort, was ich falsch gesagt habe, zurück. Und ich bitte Allah um Verzeihung. Und als Danke für diese Leute bitte ich Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leitet. Okay? Wir sind so, wir haben das so gelernt. طيب. Wir machen eine kleine Wiederholung. Wir machen eine kleine Wiederholung. Und dann machen wir weiter, bi'idhnihi ta'ala. Heute mache ich nicht wie gestern. Gestern war die Sache natürlich sehr traurig, dass keiner etwas sagen könnte zum Unterricht, barakallahu fikum, zum Arabischunterricht. Und deshalb gab es gestern keinen Unterricht. Und das kommt jetzt öfter, dass ich am Anfang des Unterrichtes Fragen stelle. Wenn ich keine sozusagen Mitwirkung feststelle, dann brauchen wir keinen Unterricht. Inshallah, الآن في كل درس قبله نعمل هكذا مراجعة صغيرة. فإذا ما في أحد يريد يتعلم يا أخوة ليش نضيع وقتنا وتضيع وقتكم نقعد في بيوتنا نجي بس نصلي ونحمل حالنا ونمشي على البيت ليش نضيع الوقت تضيع وقتها العلم ضد ضيع وقت أما غير أمور شرب القهوة شو اسمه هذا اللي بيشربه وين بيشرب القهوة ها لا مكان تاني قالوا لي الآن ها سيغافريدو Und was heißt das andere Café, wo Sie sitzen, unsere Brüder, mashallah? Lukas auch. Lukas ist im Bahnhof? Ist im Bahnhof, Lukas? Augustusplatz. Und das sind unsere Brüder dort. Die sitzen alle dort. Na, hawla wala quwwata. طيب, خير إن شاء الله. أنا ما حرمت شيء يا لطيف أعوذ بالله طيب أوه في هذا نيش كفوست طيب هلا فيك يو كنت يتس أوف نيمن يا brauchen Sie auch nicht weiterzukommen. Wenn man nicht kommen möchte, dann brauchen sie nicht. Wenn man zum Unterricht nicht kommen möchte, dann ist das ein Problem. Aber ich möchte Leute im Unterricht haben, die lernen. Ich möchte keine Leute, die hier nur sitzen und die verstehen gar nicht. Ich möchte Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und mitwirken und mitmachen im Unterricht. Aber dass jemand nur sitzt und am Ende denkt er, dass er was gemacht hat, nein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir machen erstmal kleine Wiederholung und dann machen wir weiter, bitte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Thumma amma ba'd. قبل أن نبدأ بارك الله فيكم نراجع بسرعة الأحاديث التي تكلمنا عليها في بحث التيمم الباب التاسع من كتاب الطهارة الباب التاسع من كتاب الطهارة بارك الله فيكم من بلوغ المرام وشرح بلوغ المرام سبل السلام للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى التيمم القصد وفي الشرع و وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها. الحديث الذي تكلمنا عليه أولا هو حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. بارك الله فيكم. Das neunte Kapitel von dem Buch الصلاة von der Hadith Sammlung بلوغ المرام und die Erklärung davon سبل السلام. Das neunte Buch beschäftigt sich mit dem Thema Tayammum. Tayammum sprachlich heißt beabsichtigen oder Wille zeigen, zuwenden. Und in der Religion, dass man sich der Erdoberfläche zuwendet, damit man über Gesicht und Hände streicht, in der Absicht, dass man betet oder etwas tut, was unbedingt Wudu normalerweise braucht und als Wudu-Ersatz, Barakallahu fikum, macht man Tayammum. Der erste Beweis war Hadith Jabir ibn Abdullah, Radhiyallahu alayhi, der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe fünf Eigenschaften bekommen, was keiner von mir vor mir bekommen hat. Unter anderem, der sagt, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Mir wurde die Erde, mir wurde die Erde als Moschee und Reinheit gegeben. Mir wurde die Erde als Moschee und Reinheit gegeben. Und hier, barakallahu fikum, Reinheit, das wird man kann die Erdoberfläche benutzen. Für Reinheit, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam uns erzählt hat. Nicht vergessen, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld haben. Und in Hadith Hudayfa, radiyallahu anhu, عند Muslim, وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. Bei Hudayfa, das ist in Sahih Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, und die Erdoberfläche, ist uns Reinheit gemacht worden, wenn wir das Wasser nicht finden. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لنا طهورا. بارك الله فيكم. Bei Ahmed, Ali sagte, und die Erde oder die Erdoberfläche, Staub, was auf Erde, was auf Erdoberfläche ist, ist uns Reinheit gemacht worden. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه ثم ضرب يدي الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith, was wir behandelt haben voriges Mal und erklärt haben, war von Ammar ibn Yasir. Der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi, hat mich in einer Sache, das wird wegen einer Sache geschickt. Und als der war auf der Reise, als er kein Wasser gefunden hat, Ammar, radhiyallahu alayhi, der hat sich sozusagen umgedreht in den Boden, in den Sand, wie ein Tier. Dann bin ich zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gekommen und ich habe ihn danach gefragt. Der sagte mir, du hättest das gemacht, was er gemeint hat. Du schlägst einmal mit der Hand auf den Boden, das sagte Al-Bukhari, und dann machst du, pustest du auf die Sand, was in den Händen ist, und dann streichst du über dein Gesicht und dann über die Hände. Barakallahu fikum, das ist auch, was wir behandelt haben voriges Mal bezüglich die Art und Weise, wie man Tayammum macht. Bezüglich At-Tayammum Darbatan, Al-Hadith alladhi ba'dahu kan At-Tayammum Darbatan, ضربة الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قلنا بارك الله فيكم هذا الحديث لا يصح، لا يصح هذا الحديث وهو عند الدارقطني. بتسجلش dass man Tayammum zweimal, einmal schlägt für Hände und einmal für Gesicht und einmal für Hände bis Ellenbogen. Diese Überlieferung ist barakallahu fikum schwach und das ist kein Hadith. Das auch von Ibn Umar. Wenn das stimmen würde, aber das stimmt nicht als Hadith. Dann barakallahu fikum, haben wir die Aussage von Abu Huraira radhiyallahu alayhi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: As-sa'idu wudu'u al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin, fa idha wajada al-ma' falyattaqillah wal yamassahu bashratah. Rawahu al-Bizzar wa sahhahahu ابن القطان وهو مرسل بارك الله فيكم. فان ابو هريرة اسم مرسل das bedeutet der تابعي der hat das direkt zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم zu sagen, der sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat das gesagt, aber das ist مرسل. aber bei الترمذي gibt es das gleiche von Abi Dharr al-Ghafari. Und das ist sahih. Und zwar, Abu Dharr, barakallahu fikum, hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen und sagte ihm: O Prophet, ich werde manchmal Junub, Janabat zustande, das wird feuchten Traum habe ich manchmal, und ich werde Junub und es gibt kein Wasser bei mir. Was sollte ich machen? Der hat ihm gesagt: Sa'i as-sa'idu, der Erdoberfläche, tahurun liman lam yajid al-ma'a wa law 10 sinin. Yani riwayat at-Tirmidhi, Abu Dharr sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala akun junuban wa ma biqurbi al-ma', famadha afal? Faqala lahu: as-sa'idu tahuru أو وضوء وضوء لمن لم يجد الماء ولو 10 سن. طب لو ما وجدت الماء 10 سن استخدم الماء. طيب التراب، نعم، إذا ما وجد الماء، إذا وجد الماء فوضوءه، وضوءه والماء الذي يستخدم الوضوء هو التراب. ولكن انتبهوا، نبهنا المرة السابقة بارك الله فيكم على أنه بالنسبة للأرض يستخدم الأرض التي عليها غبار، أما إذا ما كان عليها بالمرة غبار فهذا ما يكون، كما قال تعالى أنه الصعيد الذي يستخدمه الإنسان للتيمم. نش فجسن فرجس مال هم في دس إكليات بارك الله فيكم فرجس مال هم في دس إكليات دس من dass man barakallahu fikum Erde benutzt und nicht etwas, was kein Oberfläche staubige Oberfläche hat. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Bis hier waren wir voriges Mal und heute machen wir inshallah weiter. إلى هنا تكلمنا المرة السابقة والآن نتابع بإذن الله سبحانه وتعالى. في مختمان تيمم أبو الكادير يا richtig, das ist alles. Du schlägst erstmal auf den Boden, machst du das so, dann so auf Gesicht und dann die Hände und fertig. Das ist alles. نعم هذا هو التيمم بارك الله فيكم وجل. نعم ايه ايه طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي بارك الله فيكم. الحديث أو هذه القصة بارك الله فيكم فيها أنهما تيمما أولا صعيدا طيبا هو الطاهر الحلال فلما وجدا الماء يعني تيمما فلما وجدا الماء في الوقت أي في وقت الصلاة التي صلياها وليس بعد أن خرج الوقت وليس بعد أن خرج الوقت انتبهوا هذا بارك الله فيكم فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء وهنا هو من باب التغليب من باب التغليب لأنه لم يتوضأ هو أصلا بل تيمم تبه هو لم يتوضأ أصلا وإنما تيمم ولكن هذا يقال من باب التبليغ أي أطلق على التيمم هنا الوضوء تغليبا أو سمى التيمم وضوءا مجازا لأن التيمم يحل محل الوضوء فأعاد الأول الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ما أعد فلما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد انتبه أصبت السنة هل هنا السنة بمعنى أصبت المستحب لا وإنما هنا أصبت الطريقة الشرعية الصحيحة أصبت الشرع يعني أصبت الشرع أصبت الدين أنت هكذا في الدين وأجزأتك صلاتك لأنها وقعت في الوقت والماء كان فقودا فتستخدم التراب وقال للآخر الذي أعاد لك الأجر مرتين أجر الصلوات بالتراب وأجر الصلاة بالماء فالحديث دليل على جواز أولا الحديث انتبهوا دليل على جواز الاجتهاد لماذا؟ لأن الصحابيان اجتهدا فأما الأول ففعل هذا والثاني فعل هذا وهذا بارك الله فيكم وهذا منوط بأنه لو كان الإنسان في مكان ولا يستطيع أن يصل للعلماء ويحتاج إلى المسألة في وقتها فلا بد أن يجتهد يعني مثلا أنت تكون في مكان مسافر وتريد تحدد وقت اتجاه القبلة، ما تستطيع، ما تعرف، ما تستطيع تسأل أحد، فتصلي مجتهدا. أو تحتاج إلى إلى إلى شيء معين وما تعرف وما في أحد تسأله فتجتهد. والدليل كذلك هنا في هذا الحديث على أنه لا تجب الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. وقيل أنه يجب، ولكن هذا الأثر أو هذا الحديث واضح، هذا الحديث واضح بارك الله فيكم بأنه لا يجب. وقال له أجزأتك صلاتك، أجزأتك أي ما تحتاج أنك تعيد. وأما الآخر بارك الله فيكم الذي صلى فله أجر الوضوء مرة أخرى لأنه توضأ، وأجر صلاة مرة أخرى من باب أنها تكون نفلا. فالصحيح أنه لا يجب على أنه لا يجب على من صلى بتيمم أو عفوا من صلى بتيمم في الوقت، في الوقت أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى وضوء. الله تعالى أعلى وأعلم. حديث نما هندت في انزفانسك، أبو سعيد الهدري رضوان الله عليه زاكت سواي منا هابن اين رايزة فوق نومن ونزي هابن كان واسا gehabt دان وادس دي تسايد دي سكبيد دي اين getroffen دي هابن كان واسا زي هابن دان تيمم gemacht und gebetet. Dann haben sie Wasser gefunden in der Zeit des Gebetes. Einer von ihnen hat das Gebet und Al-Wudu, ich nenne das Al-Wudu hier, ich will nicht nennen die Waschung, der hat das Gebet und Al-Wudu wiederholt. Der andere der hat das nicht wiederholt, weder Al-Wudu noch das Gebet. Dann kamen sie zum Propheten Muhammad s.a.w. und sie haben ihm davon erzählt, was sie gemacht haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat zu dem Ersten, der nicht wiederholt hat, gesagt, du hast die Sunna praktiziert, du hast die Sunna getroffen. Und dein Gebet ist gültig. Und er hat dem anderen gesagt, du bekommst zweimal Lohn. Du bekommst zweimal Lohn. Das Hadith ist bei Abu Daud und An-Nasa'i. Barakallahu fikum. In diesem Hadith, die Geschichte ist klar, zwei Leute waren auf der Reise, sie haben kein Wasser gehabt. Wenn man kein Wasser hat und da muss man beten, was sollte man tun? Da muss man hier Tayammum machen. Dann haben sie Tayammum gemacht, sie haben gebetet und sie sind dann zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen, weil einer hat was anderes gemacht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat dem Ersten gesagt, dein Gebet ist gültig und alles in Ordnung. Und der andere hat ihm gesagt, du bekommst inshallah zweimal Belohnung. Es gibt hier zwei Wörter, die sehr wichtig sind. Einmal hat er ihm gesagt, oder kam vor, der sagte, فَأَعَادَ أَحَدُهُمْ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوء. Einer von ihnen hat das Gebet und Wudu wiederholt. Aber er hat doch kein Wudu gemacht, weil er Tayammum gemacht hat. Wieso hat er hier gesagt, Al-Wudu? Obwohl er kein Wudu gemacht hat. Und wenn man sagt, der hat das wiederholt, der hätte das gemacht, aber der hat das nicht getan. Hier, barakallahu fikum, sagen Gelehrten, das ist von Bab al-Taghlib, das meiste. Und das meiste, was die Leute tun, ist Wudu, nicht Tayammum. Oder andere sagen, man hat hier الوضوء als Ersatz für Tayammum, weil Tayammum Ersatz für Wudu ist, da hat man das Wort nur benutzt. Und hier, barakallahu fikum, gibt es auch in dieser Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dem Ersten, der nicht wiederholt hat, der hat ihm gesagt, Asabta Sunnah, du hast die Sunnah getroffen. Du hast die Sunnah getroffen oder du hast die Sunnah praktiziert. Was bedeutet hier die Sunnah praktiziert? Was bedeutet hier Sunnah? Bedeutet hier die Sunnah beliebt? Nein. Das wird, heißt das, du hast das Beliebte gemacht? Nein. Der Prophet meinte, du hast die Religion richtig praktiziert, weil die Sunnah hier bedeutet die religiöse Methode. Die religiöse Methode, das wird die Religion. Du hast die Religion richtig praktiziert, meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dieser Überlieferung, wir können daraus lernen, dass man Ijtihad haben kann, wenn man das unbedingt braucht. Ijtihad, das bedeutet, dass man sich bemüht, anstrengt, um ein Urteil zu fällen in der Religion, wenn man keine klaren Beweise hat oder wenn man keine Gelehrten fragen kann und dass man gezwungen manchmal etwas zu tun. Beispiel hier. Was sollen wir tun? Die waren zwei von Sahaba. Die waren auf der Reise. Und jetzt, die waren in der Zeit, dann haben sie Wasser gefunden. Was sollen wir tun? Sollen wir das Gebet wiederholen? Oder nicht? Einer hat gesagt, ich strenge mich an. Wir brauchen das nicht. Der andere sagt, ich strenge mich an. Ich tue das. Und es gibt in dem Hadith sehr schönes auch, dass die Leute in ihren Ijtihad verschiedene Ansichten haben können. Aber eins davon ist richtig und das andere kann falsch sein. Oder kann sozusagen weniger richtig sein, was es hier gemacht wird. Wenn du zum Beispiel allein bist und du brauchst die Richtung von Qibla, damit du betest und du weißt es nicht, dann kann, und du hast niemanden zu fragen, dann kannst du hier dich bemühen und du betest in eine Richtung und hier hast du inshallah Ajr. Deshalb barakallahu fikum, auch in der Zeit von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es Ijtihad. Dann barakallahu fikum, die Frage dieses Hadithes, die wichtig ist, die Frage in diesem Hadith, die wichtig ist, barakallahu fikum, wenn man Tayammum gemacht hat, wenn man Tayammum gemacht hat und dann hat man Wasser gefunden, muss man das Gebet nachholen in der Zeit. Das heißt zum Beispiel, du hast Asr-Gebet gebetet. Asr-Gebet ist von 16 bis 18 Uhr. Du hast 16.30 Uhr gebetet. Weil du kein Wasser gehabt hast, Tayammum hast du gemacht. 17.15 Uhr hast du Wasser gefunden. Du kannst jetzt Wudu machen. Soll das Gebet nachholen und Wudu neu machen? Nein. Du brauchst das nicht. Beweis, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dem Ersten gesagt, du hast richtig gemacht, du hast die Sunna praktiziert. Der andere, barakallahu fikum, der andere, die andere Meinung von Gelehrten ist, man muss doch nachholen. Das wird das Gebet und Wudu wiederholen. Und sie haben bestimmte Beweise geholt, aber die sind allgemein. Die sind allgemein, diese Beweise. Da kann man nicht hier verwenden. Aber was hier klar ist, diese Geschichte, der Prophet hat ihm gesagt, du hast die Religion praktiziert, richtig. Und der andere hat gesagt, du hast Lohn, weil er gebetet hat. Und wenn man gebetet hat, dann bekommt man insha'Allah, barakallahu fikum, Ajr. Al-Hadith 125, barakallahu fikum, wa huwa عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفع البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو ضعيف تسنيك سيس بارك الله فيكم. أنا أوزاقف ابن عباس بتسجلش دي آية وإن كنتم مرضى أو على سفر تذفن إياه krank wenn ihr krank seid oder auf Reise und ihr habt kein Wasser gefunden, dann könnt ihr Tayammum machen. Er sagte, wenn eine Person verletzt ist und er hat Verletzungen, große Verletzungen, das bedeutet Platzwunden, und er hat Janaba, der ist in Janaba Zustand und er hat Angst zu sterben, da, wenn er sich wäscht, dann sollte er, Daraqutni hat das überliefert. Und diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist schwach. Das ist die Überlieferung von Ibn Abbas. Wenn jemand Verletzungen hat und wenn er sich wäscht und dann hat er Angst, dass er stirbt, wenn er sich wäscht, dann sollte man Tayammum machen. Die Überlieferung ist schwach als jetzt als Aussage Ibn Abbas, aber die Bedeutung ist richtig. Die Bedeutung ist hier richtig. Das ist, wenn du kein Wasser benutzen kannst, dann machst du Tayammum. Das ist normal, das ist klar. Wa an Ali alayhi salam qal in kasarat ihda zandayya فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أم أمسح على الجبائر وهو ضعيف جدا بارك الله فيكم. تبي هنا قالوا عن علي عليه السلام. يجوز أن نقول الصحابة عليهم السلام, يجوز أن نقول, ولكن لا نخصص بعلي رضوان الله عليه فقط ولا بفاطمة رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. ديزاك وعن علي فون علي فخيدة زايمت إيم ساكت مين أنتعام زاكم في أنتعام مين أنتعام وده gebrochen. Dann habe ich den Propheten Muhammad s.a.w. gefragt, der sagte mir, streiche über die Verbindung. Das wird die Bindung oder die Verbindung, was man, oder die Bandage jetzt, wenn wir sagen. Aber damals gab es keine Bandage. Die Schiene gab es auch keine Schiene. Ne? Die Bandage, sagen wir Bandage. Oder Verband, genau. Es gab auch nicht, aber Verband gibt es und so weiter. Aber deshalb wollte ich was anderes sagen. Auf jeden Fall kein Problem. Wir nehmen das so. Das würde ich streiche über dein Gips, was man benutzt hat. Al-Jabira, das ist diese Bandage aus verschiedenen Materialien, wenn man Barakallahu fikum, etwas, wenn man Verletzung hat, wenn man sich was gebrochen hat, dann kann man diese Bandage benutzen. Aber diese Überlieferung ist bei Ibn Majah und das ist sehr schwach. Das ist sehr schwach. Aber hier ist etwas nur Interessantes, und zwar, der sagte, Ali, Friede sei mit ihm. Darf man sagen, Ali, Friede sei mit ihm? Darf man sagen, Umar, Friede sei mit ihm? Darf man sagen, Abu Bakr, Friede sei mit ihm? Ja, man darf. Man darf sagen, Ali, Friede sei mit ihm, Fatima, Friede sei mit ihr, Umar, Friede sei mit ihm. Alle darf man, aber nicht spezialisieren für Ali und Fatima oder für die Familie des Propheten. Für alle sagen wir nicht, wenn wir zum Gräbern gehen, sagen wir nicht, Assalamu alaikum Ahl al-Diyar. Sagen wir nicht, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wir sagen das. Deshalb aber, dass man nur bei Ali radhiyallahu alayhi macht oder bei Fatima, das ist falsch. Aber für alle ist es kein Problem. Deshalb findet ihr manchmal bei Sahih al-Bukhari oder bei anderen Hadith-Büchern, der sagt, und Fatima alayhi salam oder Ali alayhi salam sagen. Ist kein Problem. Aber nicht speziell bei der Familie vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انت شهد لذلك التحيات لله صلوات طيبات ونسود الزاقم فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند في ضعف وفيه اختلاف على راويه ولكنه حسن دون قوله إنما كان يكفيه أن يتيمم. بارك الله فيكم. هذا قول جابر. القصة مشهورة بارك الله فيكم في ذلك الرجل قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الأخيرة هذه فيها ضعف، أما الرواية فهي صحيحة فهي حسنة. بارك الله فيكم. في قصة ذلك الرجل الذي يستفاد من هذا أنه قد يجوز بارك الله فيكم أو يجوز الجمع بين التيمم والمسح والغسل، أن هذا الأصل فلا، الأصل لا، إنما إن لم يستطع أن يغتسل فينتقل إلى التيمم، يعني إذا ما استطاع يستخدم الماء ينتقل إلى التيمم. انتبهوا في هذا بارك الله فيكم، لأنه في رواية عطاء فيه شيء بارك الله فيكم من الاختلاف بالنسبة لعطاء. فذلك إذا تعذر غسل العضو بالماء، إذا تعذر غسل العضو بالماء فإما أن يعتبر غير موجودا وإما أن يتيمم. يعني مثلا إنسان جرحت يده هنا، أو خلينا نقول مكان آخر، جرح في رجله جرح ويريد يتوضأ، فما يستطيع توضأ. ممكن مثلا يعصب رجله بحيث يعتبرها كأنها مو موجودة فيتوضأ إلا الرجل، أو أنه ينتقل من الوضوء إلى التيمم، يضرب وجه كفين وانتهى. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. جابر hat berichtet bezüglich der Mann, der eine Platzwunde in seinem Kopf gehabt hat und der ist früh aufgestanden und der hat sich gewaschen, dann ist er gestorben. Dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es war genug für ihn, dass er Tayammum macht und dass er auf diese Platzwunde mit Bandage oder Verband benutzt für diese Platzwunde, dann streicht er über diese Bandage und der sollte seinen ganzen Körper waschen. Und diese Überlieferung ist schwach, aber der Ursprung von dieser Überlieferung ist richtig. Ursprünglich ist die Überlieferung richtig. Aber hier schwach ist, dass man Tayammum und Ghusl und Masih drei zusammen benutzt, das ist nicht. Aber die Überlieferung an sich selbst ist richtig. Und zwar, die Geschichte ist bekannt. Es gab eine Gruppe von Sahaba, die waren auf der Reise. Und einer von ihnen wurde verletzt an seinem Kopf. Und die haben geschlafen. Und die sind wach geworden früh. Und der hat feuchten Traum gehabt. Der hat den Leuten gesagt, ich habe Wasser, aber habe ich sozusagen Erlaubnis, dass ich kein Wasser benutze, dass ich keine Ganzkörperwaschung mache? Dann haben sie ihm gesagt, nein, es gibt Wasser. Du solltest dich waschen. Der hat sich gewaschen und anfolge dessen ist er gestorben. Dann hat man dem Propheten Muhammad s.a.w. davon erklärt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Sie haben ihn getötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie töten. Wieso? Oder dann hat er gesagt, warum haben sie nicht gefragt? Nämlich, Heilmittel von einem Kranken ist zu fragen. Das bedeutet, wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man danach fragen. Und die قَتَلُوا قَتَلَهُمُ اللَّهُ, das heißt nicht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. jetzt gegen sie Dua gemacht hat und so weiter. Und dazu, wieso hat der Prophet Muhammad s.a.w. hier sie nicht bestraft? Weil, barakallahu fikum, diese Sahabe, die haben Ijtihad gemacht. Aber die haben Fehler gemacht. Und deshalb Ijtihad, wenn man sich bemüht, um ein Urteil zu geben, das kann richtig sein, das kann falsch sein. Bei dem anderen Hadith mit den zwei Personen, die Tayammum gemacht haben, und in der Zeit des Gebetes, einer hat viel wiederholt, der andere nicht, der Prophet hat ihm gesagt, du hast richtig gemacht. Bei hier, der hat gesagt, sie haben falsch gemacht. Aber qatalahumullah, das heißt nicht, normalerweise, dass der Prophet Bittgebet gegen sie macht, sondern das ist eine arabische Wortwendung. Das ist eine arabische Wortwendung. Ich sage, قَتَلَكَ Allah, das heißt nicht, möge Allah dich töten. Eigentlich übersetzt ist das, möge Allah dich töten. Aber das heißt, du hast falsch gemacht. Du hast schlimm getan. Sonst hätte der Prophet Muhammad s.a.w. diese Leute sozusagen bestraft, weil sie ihn getötet haben. Sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Sondern das war durch Ijtihad. Und wenn man sich bemüht und Fehler begeht, dann ist man barakallahu fikum entschuldigt. Auf jeden Fall dass er barakallahu fikum Tayammum und dann Bandage nimmt und dann Waschung macht, das ist nicht korrekt. Wenn du kein Wasser benutzen kannst, dann machst du Tayammum. Sonst, du kannst zum Beispiel dein Körperteil als nicht vorhanden betrachten und dich waschen. Angenommen, du hast zum Beispiel in deinem rechten Fußverletzung. Und du hast Bandage drauf und du kannst dich waschen, ohne das zu waschen, ist kein Problem. Oder machst du Tayammum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحديث الأخير وعن ابن عباس أنا ترحت بالعربية قتلوا وقتلهم الله فيه الاجتهاد في مسألة الاجتهاد لأنه لو ما كانوا مجتهدين لكان النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم أما قتلوه قتلهم الله فهي بارك الله فيكم في لغة العرب أنه هذا فعل قبيح الذي فعلوه وليس دعاء عليهم بالقتل وإنما هكذا كانت تقول العرب قتلك الله ما ما ما أحسنك يقول قتلك الله ويحك ويلك ثكلتك أمك هذه من صيغ العرب بارك الله فيك اليوم ما هذا الزمان ليش نحن بنعرف عربي نسأل الله السلام إيه إيه إيه يقول له يا ابن الكلب إيه والله Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen نسأل الله السلام طيب فيه بارك الله فيكم الاجتهاد وفيه الله أكبر فيه أن الاجتهاد إما أن يكون مصيبا أو خطأ يعني إما أن يكون صاحب الاجتهاد مصيبا أو مخطئا هنا أخطأ وهناك أصاب وفيه أن ليس كل اجتهاد صواب انتبهوا بعض الناس يقول لك إذا اجتهد العلماء كله صواب لا أبدا لأنه لو كان هكذا لا هنا وفيه كذلك أن الجاهل في مسألة أو في مسائل يسأل العالم بارك الله فيكم إذا قلت أخ عنديزم حديث وده عنديزة كشيشتة دس نش يدي أرض فون اجتهاد غيشتك إس بل منش لو تزاقن alles was die gelehrten von اجتهاد gemacht haben ist richtig das stimmt nicht es gibt falsch und richtig Das haben wir hier. Dazu, wenn man unwissend ist, dann muss man die Leute, die Wissen haben, fragen. Die Wissen haben. Und nicht die Leute, die erscheinen, dass sie Wissen haben. Oder scheinbar, dass sie Wissen haben. Sondern wirklich Leute, die Wissen haben. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا وهو كما قال ضعيف والصحيح أنه إذا تيمم طالما أنه عنده تيمم فيبقى طاهرا إلا أن يأتي بناقض من النواقض التي تنقض الوضوء فهو ينقض التيمم نفسه ولكن ما أو إذا وجد الماء فيتوضا أما غير ذلك يستطيع أن يصلي واحد يقول أنا قلبي ما يطمئن طيب أنا أريد أن أعيد تيمم أعيد تيمم معلش مثل كأنك عدت الوضوء ألا يجوز وأنت متوضي أن تعيد الوضوء بل يستحب هذا فيجوز ذلك كذلك للمتيمم بس لتستحديث Von Ibn Abbas überliefert, Radwanallah alayhima, sagte, das gehört zur Minas Sunnati. Minas Sunnati. Was bedeutet von der Sunna? Minas Sunnati von der Sunna ist, dass man nur ein Gebet mit Tayammum betet. Und wenn er noch zweites Gebet beten will, dann sollte er nochmal Tayammum machen. Das heißt, wenn man kein Wasser benutzen kann oder kein Wasser gefunden hat, und da hat man Tayammum gemacht und hat gebetet. Wenn man noch ein Gebet beten will, dann sollte man erstmal nochmal Tayammum. Das wird Tayammum ist für jedes Gebet. Diese Überlieferung ist sehr schwach. Sehr schwach. Diese Überlieferung ist sehr schwach. Das war Ad-Darqutni und er hat selber gesagt, das ist sehr schwach. Aber schön ist hier nur etwas. Minas Sunnati. Was bedeutet Minas Sunnati? Heißt das zum Beliebten gehört? Nein. Das heißt von der Religion. Das heißt von der Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil viele Leute denken, wenn sie das Wort Sunna lesen, denken sie sofort beliebt. Nein. Das heißt hier von der Religion. Heute haben wir zwei, ja? Zwei Sachen. Asabta Sunna, sagte ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du hast die Sunna getroffen oder du hast die Sunna praktiziert. Das wird die Methode, die richtige Methode in der Religion. Wenn man aber, diese Überlieferung ist sehr schwach. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn man Tayammum hat, solange man nichts gemacht hat, was Tayammum ungültig macht, dann kann man beten mit dem Tayammum. Wie Wudu. Aber wenn man Wasser findet, dann sollte man Wasser benutzen, nicht mit Tayammum, weil man Wasser hat. Manche Leute sagen, nein, aber ich meine, für jedes Gebet mit einem Tayammum, okay, dann kannst du Tayammum wiederholen. Wie Wudu. Kannst du für die fünf Gebete ein Wudu benutzen? Ja. Wenn du nicht gemacht hast, was dein Wudu ungültig macht, dann kannst du mit einem Wudu fünf Gebete beten, kein Problem. Und dann auch bei Tayammum das Gleiche. Also du kannst mit einem Tayammum fünf Gebete beten, wenn du kein Wasser findest und wenn du etwas nicht gemacht hast, was dein Wudu normalerweise ungültig macht. Weil die Ungültigkeitmachung von Wudu sind von Tayammum. Auch das Gleiche. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. ما تتوضى ولكن إذا أردت أن تصلي لابد أن تستخدم الماء لسه ما انتقض الوضوء فلذلك إذا وجد الماء يكون بطل التيمم هذه مشهورة طيب في فيديوهول إن شاء الله بس في هوجه مختاب نعم ناخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلا في سفر وليس معه ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين هذا الحديث الأول الثاني بارك الله فيكم وهو ضعيف وهو قول ابن عباس رضوان الله عليهما في قوله عز وجل وإن كنت مرضى على سفر قال إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم قال قطني موقوفا ورفعه أي موقوفا على ابن عباس ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم ولكن هو ضعيف والله تعالى على وأعلم أنا حكيت الأول بالألماني لا بارك الله فيكم دي أستنس زواي حديثة فيها بهندل تابن أو دي زواي يبليفرون أستنس فن أبي سعيد الخدري دي زاكت زواي منه فان أف درايزن ودي هابن كان فسا متكهب dann haben sie Tayammum gemacht und gebetet. Und später haben sie Wasser gefunden in der Zeit des Gebetes. In der Zeit des Gebetes. Dann hat einer von ihnen wiederholt, Wudu und Gebet, und der andere hat nichts wiederholt. Der Prophet hat demjenigen, der nichts wiederholt hat, der hat ihm gesagt, du hast die Sunna richtig praktiziert, und er hat dem anderen gesagt, du bekommst inshallah zweimal Lohn. Ibn Abbas sagte, wenn man auf bezüglich der Eier, wenn man krank ist und auf der Reise ist und man findet kein Wasser, dann benutzt man oder macht man Tayammum. Er sagt, wenn jemand verletzt ist und der hat Platzwunde und der hat Angst, wenn er Wasser benutzt, weil er Junub ist, dass er stirbt. dann macht man Tayammum. Diese Überlieferung ist schwach, aber die Bedeutung ist richtig eigentlich. Die Bedeutung ist richtig. Ali, radwallahu alayhi, قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أمسح على الجبائر. قلنا الحديث ضعيف جدا. وعن جابر في الرجل الذي شد فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قلنا الحديث حسن إلا هذه اللفظ هذا اللفظ إنما كان يكفيه إلى آخره هذا غير صحيح. أما صحيح القصة نفسها أنه لما شج فاغتسل فقال قتله قدر إنما دواء العين السؤال. بارك الله فيكم. دل علي عليه السلام زاكت من أنتعم wurde gebrochen oder ich habe mich mein Unterarm gebrochen und dann bin ich zum Propheten Muhammad Sussam, der hat gesagt streiche über deine Bandage. Und diese Überlieferung ist sehr schwach. Diese ist sehr schwach. Jabir hat überliefert bezüglich dem Mann, der auf der Reise mit Sahaba war und der wurde an seinem Kopf verletzt und er hat sich gewaschen, dann ist er gestorben. Er sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte oder gesagt hätte, es war für ihn genug, dass er Tayammum macht und dann verbindet er die Stelle oder die Wunde und dann streicht er über diese Bandage und er wäscht, was übrig geblieben ist von seinem Körper. Diese Wörter sind Barakallahu fikum, diese, dass er erstmal Tayammum macht und Bandage und sowas, das sind schwach. Aber die Geschichte von diesem Mann ist richtig. Es gab einen Mann, der war auf der Reise mit Sahaba und der ist als Junub aufgestanden und der hat den Leuten gefragt. Der hat die Leute gefragt, was kann ich tun? Was kann ich tun? Die haben ihm gesagt, Körperwaschung, ganz Körperwaschung. Der hat das gemacht, infolgedessen ist er gestorben. Der Prophet Muhammad sallam natürlich hat sich sozusagen Barakallahu fikum geärgert, da was die Leute, hat sich aufgeregt wegen dieser Sachen. Und er hat gesagt, wenn man nicht weiß, dann sollte man fragen. Weil diese Leute eigentlich sozusagen ihn getötet haben. الحديث الأخير أو الأثر الأخير وهو من عن ابن عباس رضي الله عليه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا. ابن عباس berichtete, der sagte von der Religion ist, dass man nur einmal Tayammum für ein Gebet benutzt. Und wenn man noch einmal beten will, dann sollte man noch mal Tayammum machen. Diese Überlieferung ist sehr schwach. Aufpassen, wenn man sagt, die Überlieferung ist schwach, ist sehr schwach, da kann man das nicht als Beweis benutzen in der Religion. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Hakadha barakallahu fikum. Takallamna an at-tayammum. وهو جعل التراب مقام الماء وهو جعل التراب مقام الماء بارك الله فيكم أو قائما مقام الماء ولا يجب الوضوء إلا من الحدث فكذلك التيمم وكذلك التيمم فالتيمم مرة أخرى ضربة واحدة على التراب تضرب هكذا ثم تضرب بيديك هكذا ثم تنفخ وثم تمسح بوجهك وكفيك وهذا هو التيمم خلاص بس تيمم بارك الله فيكم اس ارزاتس فيها الوضوء فدس اند بودن دس بيدت ارد اردة اس ارزاتس او دا اردة ارزاتس دس واسا wie macht man تيمم man schlägt einmal auf den Boden, dann die beiden Hände zusammen, damit Sand oder Erde runterfallen, dann dreht man Barakallahu fikum die Hände um und dann pustet man, damit man das weggeht und dann macht man auf das Gesicht oder über das Gesicht streicheln und dann die Hände. Das ist alles. Nicht zwischen den Fingern und sowas braucht man nicht. Nur so, so. Khalas. Das ist alles. Barakallahu fikum bezüglich At-Tayammum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und somit, barakallahu fikum, haben wir das 9. Kapitel zu Ende geführt. Das nächste Mal, das wird der nächste Fiqh-Unterricht am Dienstag, inshallah, am kommenden Dienstag, fangen wir mit dem Buch von Al-Hayd oder mit dem Kapitel, Entschuldigung, mit dem Kapitel von Al-Hayd, von Barakallahu fikum, Menstruation bei der Frauen natürlich. Oder gibt es neulich Männer, die Menstruation haben? Allahu a'lam. Kennt ihr die Geschichte mit dem Richter? Telefon al-Qassat al-Qadi? قال كان في قاضي كان في قاضي يا sowieso vielleicht arabisch unterricht machen wir geschichtunterricht geschichte erzählt ja der erzählt seine ereignisse und momente und was ist das schönste leben oder was ist was war das schönste moment in deinem leben und so weiter möge Allah uns bewahren viele leute wollen nicht lernen die wollen nur geschichten hören ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كان في قاضي كان في قاضي كان كان يعني قاضي يخاف الله وكان في القرية كان في القرية رجل جبار ظالم وعنده فلوس كثير وعنده مسكين رجل جاره هذا الجار كان يعني فقير وما عنده شيء المهم عند الفلاح المسكين كان في كان في دجاجات ففي مرة بعض الدجاجة على السور أو على بارك الله فيكم منار الأرض المنار هو فاصل بينهما يعني الجرينزة ما شاء الله ثقافة ألمانية الله على الحدود بينهما فأتى الجبار الظالم فقال هذا لي قال له الفلاح قال له أنت ما عندك إلا ديك أهل الديك يبيض قال له ديك بعض والبيضة لي الديك بعض والبيضة لي يا عيني فذهبوا إلى قاضي ولكن قاضي ما يخاف الله فهذا القاضي حكم للجبار قال له نعم هذه البيضة لذلك الديك والديك للغني فأخذه فهذا الفقير مسكين راح اشتكى مرة أخرى وتظلم فذهب إلى قاضي يخاف الله قاضي يخاف الله فقال له اعرض علي أنت فعرض الفلاح فقال له كذا كذا كذا والجبار قال له أديك فقال لهم القاضي قال لهم اليوم أنا ما أستطيع أن أحكم بينكم ما أستطيع أن أحكم بينكما فقال له لما قال لأن دم الحيض قد نزل علي ولا يقضي القاضي وهو حائط قال له الجبار قال له أنت مجنون في رجل ينزل عليه دم الحيض قال له في ديك بيض es gab ein Mann der ungerecht war der aber der viel Geld gehabt hat und sein Nachbar war ein armer Mann ein Bauer und der Bauer hat Hühner gehabt und der Nachbar hat Hahn gehabt. Hahn. Eines Tages an die Grenze zwischen den beiden Stücken, Grundstücken, gab es ein Ei. Dann kam der ungerechte Mann, der reich und Macht hat, der hat gesagt, mein Hahn hat Ei gelegt und das ist von meinem Hahn, das gehört mir. Der Bauer hat ihm gesagt, Mann, gibt es ein Hahn, der Eier sozusagen legt, das geht nicht. Der hat ihm gesagt, doch. Sie sind zum Richter gegangen, aber ein Richter, der Allah nicht gefürchtet hat oder nicht gut war. Der hat Geld von dem reichen Mann genommen, der hat gesagt, ja, dieses Ei gehört dem Reichen. Der andere Bauer ist zu einem anderen Richter gegangen, der Allah fürchtet und der sozusagen bekannt war. Der ist zu ihm gegangen. Der hat gesagt, was ist los? Der hat ihm gesagt, ich habe Hühner und der Mann hat einen Hahn. Und ein Ei, es gab ein Ei und der Mann sagt, das ist von seinem Hahn. Und normalerweise ein Hahn, ich meine, wie kann ein Hahn ein Ei haben? Das geht nicht. Der Richter hat dem anderen, dem Reichen, gesagt, stimmt? Der hat ihm gesagt, ja, das stimmt. Das ist mein Hahn und er hat ein Ei gelegt und deshalb will ich das von ihm. Der Richter, der war schlau, der hat ihm gesagt, tut mir leid, heute kann ich zwischen euch nicht richten. Da haben sie gesagt, warum? Der hat gesagt, weil ich meine Periode bekommen habe, gerade. Ich habe Blut gerade bekommen. Da hat der Reiche ihm gesagt, bist du verrückt? Willst du uns auslachen? Gibt es einen Mann, der Periode bekommt, der Menstruation hat? Der hat ihm gesagt, gibt es einen Hahn, der ein Ei legt? Ja, subhanallah. Ja, das hat mich nur erinnert an diese Geschichte, als ich hier diese Subhanallah. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das nächste Kapitel, oder der nächste Kapitel, in das Kapitel, der Kapitel, das, das nächste Kapitel wird, inshallah, Al-Hayd sein, inshallah, am nächsten Mittwoch. Barakallahu fikum, ab nächsten Mittwoch, ich glaube, dass wir sind sehr weit, sehr zu spät. Können wir nicht ein bisschen eher anfangen? معنا استطيع نبدا شوي قبل المغرب بحيث ما نطيل كثير على كل ذي زين في في داس ماخن كنن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مجد الله سبحانه وتعالى فرمي فنوش النيمن والحمد لله رب العالمين صار الوقت والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك